Fortfall der Risikoadjustierung von Eigenkapitalanforderungen. Die Weltfinanzkrise hat gezeigt, dass im Vorhinein keine ausreichend zuverlässige und allgemein gültige Abschätzung zur Ausfallgefährdung von Aktiva möglich ist. Extrem giftige synthetische Wertpapiere hatten damals aufgrund mathematischer Risikomodelle sehr gute Bewertungen erhalten. Deshalb sollten generell die gesamten Aktiva einer Bank mit einer einheitlichen Eigenkapitalquote unterlegt werden. Die dadurch bewirkte Verminderung der Hebelungsmöglichkeiten senkt zwar die Rendite des Eigenkapitals, gleichzeitig aber sinkt das vom Eigenkapital zu tragende Risiko. Auch die Anlage in Staatsanleihen ist mit Eigenkapital zu unterlegen. Erstens gibt es keinen Grund für eine Privilegierung dieser Anlageklasse und zweitens ist das Risiko einer griechischen Staatsanleihe natürlich anders zu bewerten als das einer deutschen. Bereits früh wurde der Gedanke geäußert, dass alle Versuche, das Risiko von Aktiva objektiv zu messen, in Risikoklassen einzuteilen und je nach Risiko die notwendige Kapitalunterlegung zu differenzieren, grundsätzlich zum Scheitern verurteilt sind, weil sie der Natur eines endogenen Risikos nicht entsprechen und weil die Einschätzung von Risiken dazu tendiert, sich prozyklisch zu ändern. Deshalb tendiert Regulierung, die nach Risiken differenziert, dazu, selbst prozyklisch zu wirken. Dadurch kann die Art der Regulierung selbst einen finanziellen Crash verursachen, der anderenfalls gar nicht entstehen würde. Der Wettbewerbsökonom Martin Hellwig fasst dies in die Forderung nach sehr einfachen und sehr strikten Eigenkapitalvorschriften mit folgender von grundsätzlicher Skepsis getragener Einsicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Bankgeschäft wirksam regulieren kann. Ich traue einer Behörde nicht zu, dass sie den Eigenhandel einer Investmentbank in Realzeit beaufsichtigen kann. Wir sind immer darauf angewiesen, dass die Bankmanager selbst an Risiken und an Haftung denken. Das werden sie umso mehr tun, je mehr Eigenkapital da ist, das von den Verlusten absorbiert werden kann.